Durch die Straßen Berlins irrend versucht Harry Dumella, ein Junge aus seiner Heimat vertriebener Lette deutscher Abstammung, einen Platz für die Nacht zu finden. Es ist kalt und nass. Die wenigen Hauseingänge, die etwas Schutz vor der ruppigen Witterung bieten, sind bereits besetzt von Leuten wie ihm. Ohne Arbeit, ohne Bleibe, ohne Perspektive. Deutschland liegt wirtschaftlich und finanziell da nieder wie nie zuvor. Der verlorene Krieg und die daraus resultierenden monströs hohen Reparationsleistungen haben die Wirtschaft in die Knie gezwungen und das Geld in einem Maße entwertet, das jeden zum Millionär macht. Selbst Bettler hantieren, wenn sie einige ergattern können, mit Geldscheinen, auf denen 7-, 8- und 9-stellige Beträge verzeichnet sind, für die man aber kaum mehr als ein halbes Brot kaufen kann. Arbeit gibt es nicht. Und wenn doch, dann meist nur für Leute mit deutschem Pass. Harry Dumella gehört nicht zu ihnen. Er ist staatenlos, reichsfremd, wie das in jenen Tagen heißt. Für einen wie ihn gibt es bestenfalls Tätigkeit als Kofferträger, Laufbursche, Zeitungsverkäufer oder Tagelöhner auf einer Baustelle. Den größten Teil seiner Tage aber verbringt er mit Betteln und der Suche nach einem halbwegs geschützten Platz für die Nacht. Durchnässt, frierend und übermüdet entschließt er sich, den Wartesaal 4. Klasse des Anhalter Bahnhofs aufzusuchen. Der Saal gehört unter seinesgleichen zwar zu den komfortabelsten in der ganzen Stadt, weil warm und trocken, doch er ist gefährlich. Man muss auf der Hut sein. Harry Dumella ist jedoch zu erschöpft. Schon wenige Augenblicke, nachdem er einen freien Stuhl in der Nähe einer Heizung ergattert hat, schläft er ein. Ein Fehler. Denn jetzt hört er das herannahende Verhängnis nicht rechtzeitig. Wer sich im Wartesaal 4. Klasse aufhält, benötigt eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte kostet Geld. Harry Dumella hat weder das eine noch das andere. So greift die Polizei ihn bei dieser Razzia auf und schleppt ihn auf die Wache, um seine Identität festzustellen. Ein Reichsfremder. Mit solchen geht man hier nicht zimperlich um. Sie lungern herum und niemand würde sich wundern, wenn gegen ihn etwas vorliegt. Nach kurzer Suche in den Akten findet sich denn auch eine noch ungesühnte Missetat und er wird kurzerhand zu 14 Tagen Haft verurteilt. Harry Dumella ist damit ein vorbestrafter Reichsfremder. Die Chance, jemals ein respektables, ehrbares Leben führen zu können, ist noch einmal dramatisch gesunken. Praktisch gleich null. Der Vorfall, der ihn hinter Gitter bringt, liegt eine Weile zurück. Harry ist da 17 Jahre alt. Durch den Krieg aus seiner Heimat vertrieben, ist er im Alter von gerade 15 Jahren dem Ruf der deutschen Reichswehr gefolgt, um im Ruhrgebiet gegen aufbegehrende Arbeiterschaften zu kämpfen und ihren Aufstand niederzuschlagen. Nachdem der Kampf gewonnen ist, wird seine Kompanie aufgelöst. Der junge Kämpfer erhält eine Auszeichnung, einen deutschen Pass jedoch nicht. Damit beginnt sein Weg ins Elend, denn er hat praktisch keine Rechte und niemand fühlt sich für ihn verantwortlich. Unerfahren und deutlich zu jung für den schonungslosen Existenzkampf, der ihn erwartet, weiß er sich kaum über Wasser zu halten. Der erste Winter auf der Straße ist ein Schock. Immer wieder muss er feststellen, wie gering er, der noch wenige Monate zuvor dem deutschen Staat als Soldat gedient hat, von den Behörden geschätzt wird. Wie willkürlich er die wenigen miserabel bezahlten Arbeitsstellen verliert. Wie leichtfertig und erbarmungslos man ihn immer wieder aus reiner Willkür vor die Tür setzt. Um dieser Situation zu entkommen, müsste er ins Ausland, wo die wirtschaftliche Lage besser und das Arbeitsangebot größer ist. Aber auch diese Möglichkeit ist ihm verstellt. Wer reisen will, braucht einen Pass. Harry Dumella aber ist zäh. Er stammt aus einer bürgerlich-bäuerlichen Familie, ist durchaus vertraut mit guten Manieren und Sitten, verfügt über ein gewisses Maß an Bildung und über die Intelligenz, schnell und gründlich zu lernen. So gelingt ihm eines Tages, die Hausdame eines vornehmen Berliner Stadtpalais davon zu überzeugen, dass er für die Stelle des Hausboten bei der ehrenwerten Frau Baronin der Richtige ist. In dieser Anstellung lernt er die feine Gesellschaft Berlins kennen. Honoratioren, Konsule, Diplomaten und Aristokraten verkehren regelmäßig im Haus der Baronin. Bald versteht er die Rituale, Sitten und Gebräuche, weiß ihre Körperhaltungen und Gesten zu deuten, ihre Themen und Attitüden zu verstehen und sie voneinander zu unterscheiden. Dieser ist ein Freiherr, jene eine Gräfin und der besonders feine Herr dort ist ein Herzog. Vor allem anderen aber begreift er die ganz besondere Macht ihrer Titel. Ein von im Namen, gar ein Baron davor, öffnet jede Tür und garantiert enormen Respekt. In der Regel begleitet von unterwürfiger Dienstbeflissenheit und hackenknallendem Gehorsam. Die Welt der feinen Leute fasziniert und verwundert ihn zugleich. Denn die Ära des Adels ist eigentlich vorbei. Der Weltkrieg ist verloren, der Kaiser im Exil. Deutschland sollte der Epoche des Kaiserreiches entwachsen und eifrig damit beschäftigt sein, sich in eine Demokratie zu verwandeln. Die Verhältnisse sind zwar alles andere als günstig, Inflation, Arbeitslosigkeit, Armut und die Schmach der gewaltigen Niederlage zehren am Selbstwertgefühl des Volkes. Doch das eigentliche Problem scheint darin zu bestehen, dass der radikale Wechsel in die neue Zeit vielen ganz und gar nicht geheuer ist. Der Adel zeigt sich sogar vollkommen desinteressiert an Veränderungen. Er lebt unbeeindruckt weiter wie immer. Wer aus gutem Hause ist, ist ein guter Mensch, eine respektable Persönlichkeit, eine natürliche Respektsperson, etwas deutlich Besseres als der Rest. Und nicht nur der Adel scheint so zu denken und zu empfinden. Auch weite Teile der Bevölkerung sind noch so sehr an blindgläubigen Gehorsam gegenüber den hohen Herrschaften gewöhnt, dass sie mit den neuen, vielfältigen Möglichkeiten der jungen Demokratie nichts anzufangen wissen. Die meisten wollen lieber ihren alten Kaiser Wilhelm wiederhaben. Wenn die Baronin außer Haus ist, verbringt Harry seine freien Stunden häufig in der Bibliothek. Ein Werk der umfangreichen Büchersammlung fesselt seine Aufmerksamkeit in besonderem Maße. Der Gotha, ein Prachtband, der bis zurück ins 18. Jahrhundert alle Familien von Rang und Adel verzeichnet, nebst Heiratskreisen und Schicksalen. Der Gotha ist fester Bestandteil in jedem vornehmen Haus, denn er muss häufig zu Rate gezogen werden. In den unruhigen Zeiten der 20er Jahre reist die erste Gesellschaft Europas viel und ausgiebig. Ständig tauchen neue, unbekannte Vornehme an allen möglichen Orten auf. Die meisten kommen aus dem Osten, wo die Arbeiter- und Bauernrevolutionäre sie von ihren Gütern vertrieben und an Leib und Leben bedroht haben. Sie sind hierher geflohen und konnten häufig nicht viel mehr als ihr Leben retten. Der Gotha informiert umfassend und verlässlich darüber, in welchem Stand diese Edlen stehen, wie alt ihr Geschlecht ist, welche Privilegien sie genießen und wie sie mit den Zaren, Kaisern und Königen Europas verwandt, verschwägert, verbandelt sind. In diesem umfangreichen Standardwerk findet Harry auch Namen der lettischen Landjunker, die ihm aus seiner Kindheit und frühen Jugend vertraut sind. Es ist ein kleines Stück Heimat, das er auf diesen Buchseiten entdeckt, und eine bemerkenswerte Informationsquelle. Denn einigen hohen Familien sind in den Wirren des Krieges Angehörige abhanden gekommen. Die von Korfs vermissen einen Neffen, die von Liefens einen Sohn. Harry macht sich Notizen. Die Gesellschaften der Baronen werden mit der Zeit größer und vornehmer, sie selbst immer anspruchsvoller. Eines Tages beschließt sie, dass sie einen echten Butler benötigt, britischer Stil und lange Erfahrung. Harry kann damit nicht dienen. So ist er nicht länger von Nutzen und wird kurz entschlossen vor die Tür gesetzt. Er ist wie vor den Kopf gestoßen und empfindet das Verhalten der Baronen als eine nicht zu fassende Ungerechtigkeit. Er will arbeiten. Er ist jung und stark und gesund. Er ist nicht ungebildet, hat gute Manieren und einen guten Charakter. Doch all das zählt nicht. Er ist ein Nichts, ein Niemand. Mit dem Hinauswurf taucht unvermittelt das Schreckgespenst der Obdachlosigkeit wieder vor ihm auf. Wovon soll er leben? Wo die nächsten Nächte verbringen? In seiner Not packt er nicht nur seine wenigen Habseligkeiten in seinen kleinen Koffer, sondern auch ein paar silberne Löffel aus dem Inventar der Freifrau. Bereits wenige Tage später bemerkt die Dame den Diebstahl und meldet ihn der Polizei. Damit ist sein Schicksal besiegelt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man den reichsfremden Räuber bei einer Razzia aufgreifen und dingfest machen wird. Und genauso kommt es ja auch.